Das ist doch nicht so viel. Das ist doch nicht so viel. Solange jeder uns vertraut, ist das ein Kinderspiel. Ist das ein Kinderspiel? Doch kriegt mal eine etwas raus, dann wird sie wild, dann ist es aus. Springt sie uns auch in das Gesicht. Wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Es weht der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schwankt hin und her. Das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer. Es tobt das wilde Meer. Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an. Dort zeigt sich der Klabautermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. La la la la la la la la la la la la la la la. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.